Love Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Willkommen im Jungle gewissermaßen. Au, au, au. Wenn ich so an 1-2 Tracks denke, die gehen ja direkt in Richtung Free Jazz, die ich heute spielen möchte. Da muss ich vorher noch die Schere aus meinem Kopf ziehen, die man mir vor mehr als 20 Jahren, als das hier mit diesem Radio anfing, da irgendwie rein operiert hat. Aber ich glaube, das werde ich schaffen. Stichwort Jungle. Mit genau diesem Kollektiv aus London möchte ich beginnen. Busy Earning. We'll be right back. Bei 1 Live 4. Im Mai wird der Brite Will Holland, besser bekannt als Quantic, ein neues Album veröffentlichen, von dem es vorab diesen Titel gibt, den ich mit Sicherheit schon 2-3 Mal gespielt habe. Ich mag ihn sehr. Duvido heißt er und featuret die junge Angola-Portugiesin Pongo Love, die wir hier gehört haben. Davor habe ich eine Zusammenarbeit gespielt zwischen Brian Eno und Carl Hyde, bekannt durch Underworld, der letztere zumindest. Daddy's Car ist ebenfalls ein Vorbote zu einem Album dieser beiden, ergänzt um zahlreiche weitere Musiker, das im Mai erscheinen wird. Someday World heißt es. Afrobeats, polyrhythmische Musik sollen auf diesem Album eine sehr tragende Rolle spielen. Womöglich will insbesondere Brian Eno an sein Meisterwerk aus dem Jahr 81 anknüpfen, als er damals zusammen mit David Byrne dieses großartige und stilprägende Album My Life in the Bush of Ghosts veröffentlicht hat. Ich bin so froh, dass ich den Namen des Hauptprotagonisten korrekt jetzt aussprechen kann. Sheon Kuti ist der jüngste Sohn der Afrobeat-Legende Fela Kuti, schreibt sich S-E-U-N, und ich habe heute verzweifelt meinen WDR-Kumpanen aus frühester Zeit, Francis Gay, angeschrieben, der mir dann auch prompt zu Hilfe kam und sagte: Sheon, so spricht sich das aus. Sheon Kuti, der Fela Kuti-Sohn, mit seiner Band Egypt 80 und einem neuen Album A Long Way to the Beginning. We'll be right back. I said, don't forget, say, now we get to live. Now because of us, life be. Without us, nothing works. 1 Live 4, das insgesamt dritte Album ist das von Sheon Kutty. Merkt ihr, wie oft ich versuche, den Namen hoffentlich korrekt auszusprechen? Also wenn ich einen wirklich hochgeschätzten Kollege schon mehrfach heute am Heiligen Sonntag störe, dann muss er wissen, vielleicht wird es ihm ja irgendwie zugetragen, dass ich da auch nachhaltig von profitiere. Francis Gay, Sheon Kutty, das dritte Album im Zeitraum von 20 Jahren. Ich finde das sehr schön, sehr mellow. Es gibt eine ganze Reihe von Gästen, darunter auch der afrikanische Rapper Blitz, The Ambassador, den ich gleich mit seinem eigenen Album spielen möchte. Gleich. Ah, das ist der großartige US-Wortschmied Dix Duke. Kayla killing everything at random. We go to sleep in Tokyo and waking up in London. This is the life that we dreamt when we were grinding. They treated African rappers like, nope, you don't belong here. Now we blowing up and they like, oh, something wrong here. Rocking SOBs and Papa Juve told me, you never hit the stage without your flag, young homie. We realizing the rise of a new foundation. That success means nothing if you lose dedication. And living as an immigrant was hard to endure. Now we waking up to 20,000 people on tour. This for my Afropolitan dreamers is bigger than Benz and Bemis, cause nobody wanna see us successful. So when they tell you that you ain't, but you know that you are. When they tell you that you can't, but you know that you can. Just remember, success is the best payback. Success is the best payback, yep. So put your glass up, we made it this far. Waving that red, gold, green, black star. No matter who you are, success is the best payback. No matter who you are, success is the best payback. Yeah. Dedicated to the non-believers, the ones who thought that we'll forever be underachievers. Cause where I'm from, they scheme on your dreams when you're unfamiliar. A doctor, a lawyer, anything else is just a failure. Look at us now, yeah, I'm running this town, never looking back, give it up, this is our time. And I'm making damn sure that my team's with me. MVMP still rolling with me with a horn section when I'm on percussion. Optics on the boards, no discussion. And I spit so sick, it's a moment of clarity. Bedford style, but you mean so when they tell you that you ain't, but you know that you are. When they tell you that you can't, but you know that you can. Just remember, success is the best payback. Success is the best payback. Yo, so put your glass up. Yeah, we made it this far. Waving that red, gold, green, black star. No matter who you are, success is the best payback. No matter who you are, success is the best payback. So when they tell you that you ain't, but you know that you are. When they tell you that you can't, but you know that you can. Just remember, success is the best payback. success is the best payback. Yep, so put your glass up. We made it this far, waving that red, gold, green, black star. No matter who you are, success is the best payback. No matter who you are, success is the best payback. Hier, Ladies and Gentlemen, wir bewegen uns hier im Feld leicht angejazzter Akkorde. Hier und da kann ich das leicht auch getrost in die Klammern setzen. Große, wuchtige Bläsersätze. Ich mag das eigentlich sehr, gerade so, wenn die ersten Blüten an den Bäumen zu sehen sind, wie das in diesen Tagen selbst dem größten Nerd und Stubenhocker vermutlich nicht entgangen ist. Außerdem, ich weiß noch, früher als ich massiv Drum and Bass gespielt habe, auch damals immer sehr viel mit Bläsern, gab es jemanden, der nannte mich den James Last des Drum and Bass, natürlich im kleinen Rahmen. Also ich will jetzt hier keinesfalls kokettieren. Es lag auch immer daran, dass ich so diese charakteristische Handbewegung hatte, mit der linken Hand immer dieses Wippen, so wie James Last das auch macht. Ihr werdet es kaum glauben, ich mache das hier und jetzt in diesem Moment auch die ganze Zeit. Blitz, The Ambassador haben wir eben gehört, Afropolitan Dreams, im nächsten Monat erscheint das erst. Das Album, aus dem ich Musik gespielt habe, es gibt aber vorab eine Single und die habe ich gespielt. Er selber lebt inzwischen in den USA und Afropolitan Dreams wird im Mai als Album beschreiben, seine Reise von Ghana, woher er stammt, in die USA. Hier kommt eine Band aus Paris. Live 4. Auch hierzu zwei, drei Sätze. Beyond Addis heißt ein Sampler, den das umtriebige Münchner Label Tricont veröffentlicht hat. Und die Beiträge dieses Samplers stammen allesamt von zeitgenössischen Bands, die sich insbesondere auf Äthiopien kaprizieren und da auf eine Zeit Ende der 60er bis Mitte der 70er. Von der Kenner sagen, das sei eine ausgesprochen vitale, lebhafte Zeit in Äthiopien gewesen, als dort Soul, Funk und Jazz-Elemente zu aufregenden, teilweise auch recht psychedelischen Fusionen führten und das alles mit dem Hauptprotagonisten Mulatu Astatke, dem großen äthiopischen Musiker, der in dieser Zeit auch auf den großen Jazzmusiker Duke Ellington getroffen ist. Diese zeitgenössischen Bands, wie gesagt, lassen sich beeinflussen von dem damaligen Sound. Es sind Bands aus aller Welt auf diesem Sampler, unter anderem auch eine Münchner Formation, die mir jetzt in letzter Zeit mehrfach positiv aufgefallen ist. Es handelt sich um, Sekunde, ich schaue hier gerade ganz angestrengt, Karl Hector and the Malcoons. Ansonsten durchaus Leute, die hier bei anderer Gelegenheit auch schon mal gelaufen sind. Sean Lee, der Amerikaner, den es inzwischen nach London verschlagen hat. Oder auch die britische Formation, ich war gerade am Überlegen, The Heliocentrics. Davor ein hausiger Track, den ich hier nicht unterschlagen will. Er stammt aus Ungarn von einem Typen namens Gnork. Einige werden es wissen, ich habe ein unfassbares Faible für ungewöhnliche Namen und diesen finde ich extrem spannend, Gnork. Man könnte die Gnorks daraus machen, eine Spezies, die vielleicht so unterirdisch, ja, Schrecken verbreiten, nachts aus der Erde kommen, die unheimlichen Abenteuer der Gnorks. Aber das ist hier natürlich nicht gemeint, das muss ich dann mal bei völlig anderer Gelegenheit diesen Faden gegebenenfalls weiterspinnen. Dieser Gnork aus Ungarn nennt sich Black L3GO und hat eine EP, sehr hübsch ist die, Simple Things heißt sie, veröffentlicht, aus der ich eben den Titel Wave gespielt habe. Es geht hier weiter mit Des IQ aus England. Eine meiner Favorite EPs derzeit stammt von dem Briten Des IQ. Ich hatte seinen Namen schon gesagt. Der Mann hat eine handfeste Geschichte, die bis in die 90er Jahre zurückgeht. Bittersweet hieß damals ein großartiges Label, das London Fusion Breaks produzierte. Bugs in the Attic, diesem Kollektiv gehörte Des IQ an. Machten großartige Tunes. Jetzt gibt es von ihm, gerade daraus gespielt, die Love Step EP mit insgesamt 4 großartigen Titeln besetzt, die die Hand sehr stark am Genre Dubstep haben und im Übrigen mehrheitlich, glaube ich, auch über die 140 Beats pro Minute laufen. Aber das ist ein gutes Stichwort für den Sampler, den ich in der letzten Woche schon vorgestellt habe, auf dem Label des Briten Martin Clark, Journalist, aber eben auch Produzent und Labelbesitzer. Key Sound Recordings heißt seine Wunderwaffe in Sachen Veröffentlichung, sein Label eben. Und da gibt es einen neuen Sampler mit Bass-Skulpturen gewissermaßen aller Art. This is how we roll, aus dem ich heute 2 Tracks spielen möchte. Acting so cool. Why you acting so suddenly? But you're not typical. Why you acting so cold? To find a real love, you gotta get bodied. Why you acting so suddenly? You don't want nothing, but you're not just so cold. Oh, oh, oh, oh, no. It's hard to let go. It's hard to let go. Being alone is crazy. I call you, don't pick up your phone. So what the fuck now, baby? Oh, how I wish you'd come on out. The sun is so amazing. Boy, you know what I'm about. Don't need no one to save me. Bei 1Live4 haben gerade gehört einen Briten, der schon seit einigen Jahren Dancefloor-Tracks zum furchteinflößende Dancefloor-Tracks produziert, verdreht, rhythmisch, vertrackt bis zum geht nicht mehr. Aber irgendwas haben sie einfach. Bock, Bock heißt er als Künstler. Alex Sashen, bürgerlich, ist Kopf des britischen Nightslugs-Labels und hat als Bock, Bock jetzt einen neuen Titel, Melba's Call, veröffentlicht. Zusammen mit der bezaubernden Sängerin, ich finde sie zumindest genauso, Kelela heißt sie. Während ich das sage, rollt hier ein recht gerade geratener Track an, den wir uns jetzt auch wirklich mal verdient haben, wie ich denke, vom Bristol-Duo Forget Me Not. Thank you. 1 Live 4, wir stehen gleich vor den Infos, dann geht's hier weiter mit dieser kleinen Show. Wir haben gerade gehört, das Bristol-Duo Forget Me Not Everything But Love ist eine großartige EP, die zusätzlich mit einem super smarten Garage House Track bestückt ist. Ich schließe gar nicht aus, dass ich den auch noch spielen möchte. Ein paar Takte hören wir noch. Ah, die ist super, diese Griechin Giganta aus ihrer EP Force. Und ich sag schon mal bis gleich. Ladies and Gentlemen, ich möchte im Rahmen der heutigen Sendung auf ein Festival in Düsseldorf hinweisen, dass ich zumindest teilweise gleich auch noch werde illustrieren können. Die Micropop Week, die morgen am Montag offiziell startet, die ganze Woche über in Düsseldorf läuft, mit kleinen und kleinsten Labels, unbekannten Gruppen, die aber, soweit ich sie habe hören können, einen unfassbaren Charme entwickeln, sodass erlaubt, dass ich dazu ein, zwei Sätze sage. Viele von euch werden es möglicherweise mitbekommen haben, seit wenigen Tagen kursiert im Internet auch eine Petition, mit der man den Kölner Club Gebäude 9 unterstützen kann, der seinen jetzigen Standort in Köln-Mülheim verlassen soll, damit dort eine Wohn- und Gewerbebebauung stattfinden kann. Innerhalb weniger Tage haben sich bereits 5000 Leute dieser Petition angeschlossen. Das Gebäude 9 existiert seit 17 Jahren. Ich kenne kaum einen Club im ganzen Sektor, der für meine Arbeit hier ergiebiger, inspirierender gewesen ist als dieser Club, von dem ich weiß, dass er weit mehr ist in all den Jahren als nur ein Thema für Kölner Kultur und Subkultur Interessierte. Es sind Menschen aus dem kompletten Sektor, Abend für Abend könnte man fast sagen, dorthin gefahren. Ich selber habe mich gelegentlich vorne an der Theke bei der Frage erwischt, ob ich eventuell meinen Schlafsack mitbringen könnte, um direkt am nächsten Tag zum nächsten Konzert kommen zu können. Diese Petition hat initiiert Johanna Eller. Und wenn ihr Lust habt oder das Gefühl habt, ihr möchtet euch gerne mit dieser Online-Petition organisieren, damit vielleicht doch noch sich eine Tür öffnet und das Gebäude 9 sowie auch der Kunst- und Gewerbehof, beide stehen auf diesem wunderbaren, charmanten, ehemaligen Industriegelände, damit sie dort verbleiben können, dann bitte checkt die Seite www.change.org/de/petitionen/Stadtplanungsamt der Stadt Köln. An genau dieses Amt nämlich soll am Ende des Tages die Petition mitsamt ihren Unterschriften gereicht werden. Da war der Satz zu Ende. Es geht weiter mit Musik. habe ich eigentlich gesagt, wer das ist hier. Ein Duo, Steve Mac und Secchi. Steve Mac und Secchi. Crazy Feel heißt ihre 12er. Ich sehe gerade, zu meinem großen Bedauern, die kommt erst am 10. April, aber in diesem Jahr, Ehrenwort, in 2014 heraus. Crazy Feel ist der Track, den ich spiele. Es gibt einen Mann, der in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel verdrehtes Zeug produziert hat. Das musste man immer mehrfach hin und her wenden, um zu entscheiden, wie spiele ich's, wo spiele ich's, wann spiele ich's überhaupt. Mit seiner neuen EP Superscope macht er es mir zumindest relativ einfach. Ich rede vom britischen Produzenten Clark. Clark hier mit Superscope, dem Titeltrack seiner aktuellen EP. We'll be right back. Clark hier mit einem knüppelharten Beat. Ich möchte ganz kurz nochmal zurückkommen auf die eben schon gespielte Compilation des Key Sound Recordings Labels von Martin Clark. This is how we roll, heißt sie. Es gibt da einen wunderbaren Beitrag von einem Artist namens Wen. Commotion VIP heißt er und featured auch einen zumindest sporadisch auftauchenden MC, dessen Name leider nicht angegeben ist, aber ich habe einen Verdacht, eine Vermutung, wer es sein könnte. What's all this commotion about? You know what? Look, look, look, look. You know what? Next subject. What's all this commotion about? Ich glaube, es ist Trim. Trim, bist du das? Trim? Yeah. What's all this commotion about? You don't wanna, you don't wanna, you don't wanna spark. So start closing up, so start closing up, so start closing up, so start closing your mouth. Next subject, look. Nothing to say, yeah. What's all this commotion about? You don't wanna, you don't wanna, you don't wanna spark. So start closing up, so start closing up, so start closing up, so start closing your mouth. Look. Nothing to say, yeah. What's What's all this commotion about? You don't wanna. You don't wanna. You don't wanna spark. So start closing up. So start closing up. So start closing up. So start closing your mouth. Look. Yeah. What's all this commotion about? Get up. Wake up. Open your eyes. Wake up. Take up. Puerto Rican judo class. Everything from my stash to my ankles. You trying to figure out what's Pat's angle. Just trying to rap with an angel. Tell me I'm able. Tell me I'm able. See that Puerto Rican judo hanging off your culo. Papi chulo, what you is the pain in my culo. See me when I'm spitting and I'm always going through though. You bring out the best in me. Everything you say manifest in me. And I got something for you, a patty. Be a Puerto Rican missus. Cook you up so frito and cover you with kisses. How you look at me like that? When I got no teeth. Even a broke on my own street, look at me bony. You hold me like you know me, hold you like you holy. Watch you like you posing, you and me gon' be. You and me gon' be. Nap time till the sun come up, rap time till the sun go down. Half time, you know it's going down, you and me know it's now. Time to get wild, hold you tight while you kiss my brow. Know you nice, but wish you well. Musik von der New Yorker Crew Rat King aus ihrem in dieser Woche erscheinenden Album So It Goes. Ist das fantastisch, aufregend, die Beats, die Reime, die Arpeggios, diese eingedampften Sounds, die wir da immer wieder hören, die dem Ganzen so einen Voodoo-artigen Touch verleihen. Die Rat Kings. Why we're fighting. Invading the nigga house, smoking and riding. I ain't high when I'm driving, I highly doubt. And I don't believe these rap niggas. You can front for your fans, but I know it's a act, nigga. Judge a man by his character and not by his wealth. But real G, I never kiss niggas or shot myself. Gangsta G, I'm number one, bitch. Number one with the bullet. Penny guns, 50 shots when I pull it. Make the run, make it motherfuckers bleed. Only fuck with real G, from the enemies. I'm number one with the bullet. Penny guns, 50 shots when I pull it. Probably be murdered for some shit that I said. I be a legend, I'm this motherfucker breathing the dead. But y'all hear me? These uppity bitches, they all fit me. Fuck a diamond on your finger, I guess it's the dog in me. Ain't no hog in me, I'm swine free. Tough as the iron sheet, 9G for the 9-piece. How you define me? A student of the thugs, nigga, drug dealer college. Majored in robbing and graduated with honors. Seen it clearly through these Dolce Gabbanas and marijuana fog. Niggas trying to vulture the culture, motherfuck all of y'all dick blowers. Rapper reality shows, y'all just attention holders. Don't give a fuck if I sell a record or win awards. I'm just blessed to be out here living life, giving these niggas hell, so reckless with everything I write. She got me wishing DMX ain't never hit the pipe. Pun ain't never dying, Big L was still here to bless the mic. Yeah. I'm number one with the nigga. Penny guns, 50 shots when I pull it. Make a run, make it motherfuckers bleed. Only fuck with real G's, what the enemies. I'm number one with the bullet. Penny guns, 50 shots when I pull it. Make a run, make it motherfuckers bleed. Only fuck with real G's, what the enemies. sind hier bei 1Live4. Ich will versuchen, ein paar Titel vielleicht in einer Linie zu spielen, nachdem wir gerade Madlib als Produzenten und den Rapper Freddie Gibbs gehört haben aus den USA. Kommt hier die Finnin Islaya und davor hatten wir gehört das Bristol-Duo Malakai. Ich sag da aber gleich ruhig noch zwei, drei Sätze zu 1Live4 hier. Window. Why is it shining? It says, pretty head. I love you. One, two, three, four. I love you. One, two, three, four. I love you. Nonetheless, soft caress, painful test. Pull closer to your lover's breast. Knife upon your neck, yes. I do not flinch, give an inch, take a mile, take your bow. No bargains on the free market. The cost to die is much too high. The lords of the land living high. Careless, yes, carry vest. Head wide open, no. Open heads to Chopin, rather hoping. Amen, amen, shaman. Warmth of the sun on your eyelids, the charm of a player's tongue. Life is like this. Snap, done. Warm and breath, fucking blessed. Nonetheless, soft caress, painful test. Knife upon your neck. You give an inch, they take a mile. Never buy, no bargain on the free market. The cost to die is way too high. In and out of the darkness, heartless marks, marks is grouch out your mind. Funny timing, broke timing, silver lining, rain down, rain cloud. Loud in my head, heavy lead, bombs drop, drop bombs, not a prayer. Here and there, this is no love affair. Falling in deep despair, but this you cannot prepare. Kill your dead, out your mind, lost your head. Lyria, Libya, bled, red. News over morning coffee, like looking at a still life. The stars have a human face tonight, burning so bright. The warmth of the sun on your eyelids. Life is over like this. We'll be right back. 1-2-4. Electric Balloon ist das neue Album der New Yorker Formation Avaluna. Um das berühmt-berüchtigte Pferd einmal von hinten aufzuzäumen, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Tatsächlich kann man meinen, hier Einflüsse der B-52s zu hören. Die sind hier und da. Aber im Prinzip ist das schon eine Band, die auch sehr zugespitzt musizieren kann, wo Punk und freie Jazz-Elemente, wildes Gebratze, um einfach mal den deutschen großartigen Saxophonisten Peter Brötzmann ins Spiel zu bringen, dessen Spielweise ja als Gebrötze bezeichnet wird, wo eben dieses Gebrötze hier mit ins Spiel kommt. Ein bisschen extremer, noch radikaler haben wir das erlebt bei der amerikanischen Band The Young Mothers, die ich eben gespielt hatte, nachdem ich mir zuvor eine gigantische Schere aus dem Kopf gezogen hatte, um den Mut zu haben, das hier auch mal zu spielen. Aber ich bin im Grunde sowieso der Meinung, ich meine, ich kokettiere jetzt ein bisschen, es kommt ja gelegentlich vor, dass sowas mal läuft. Ohne Lärm kommen wir schlechterdings nicht durchs Leben. Ohne musikalische Zuspitzung, ich sag mal, die vielleicht auf den ersten Blick lärmig klingen, die aber im Grunde überhaupt nichts anderes symbolisieren als die blanke Entfesselung. Wer vom Punkt A nach B will im Leben, weil A ihm irgendwie zu unfrei ist, der hat zwei Möglichkeiten, das zu tun. Entweder nachts heimlich in aller Stille schleicht er sich davon, oder aber er geht geraden Schrittes für alle sichtbar aus der Tür hinaus. Und das ist dann eben die eigentliche Entfesselung, und die ist natürlich mit Geräuschen verbunden. Warum gehst du denn? Was willst du denn? Und so weiter und so fort. Aber ich will das hier nicht zu sehr überhöhen oder unterhöhen, je nach Betrachtungsweise. Die Young Mothers, A Mother's Work is Never Done, ist ein fantastisches Album von einer Band, die ich überall hätte verorten wollen, aber nicht unbedingt in Austin, Texas. Da kommen die her. A Mother's Work is Never Done, das ist das Album dieser Band mit einer ganzen Reihe von Eskalationen, wie wir sie gehört haben. Davor habe ich gespielt, ich erwähne das einfach mal, aus heutiger Sicht sage ich das wunderbare Yoko Ono, die mit einer neu zusammengestellten Plastic Ono Band vor 5 Jahren ihr Album Between My Head and the Sky veröffentlicht hat, das ich bis heute schlicht und ergreifend großartig finde. Früher mochte ich Yoko Ono nicht, weil ich immer, da war ich ja nicht der Einzige, der Meinung war, sie würde John Lennon irgendwie negativ beeinflussen. Und es hat dann mal ein Buch gegeben, nach dem Tod von John Lennon, von dessen Fahrer. Es hat viele Bücher über John Lennon gegeben. Der Fahrer, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, dann ist, / war sein Name David Seaman. Der hat ein Buch geschrieben, gegen das hat Yoko Ono damals prozessiert, erfolglos. Denn in diesem Buch hat er sie noch einmal zu einer Hexe, zu einem Monster aufgeplustert mit schier unfassbaren Geschichten. Also dieses Buch abzustreifen, das hat bei mir echt gedauert. Er schreibt da, er hätte stundenlang durch New York fahren müssen, um auf irgendwelchen verstaubten Dachböden gigantische Dildos aus Kisten zu greifen für eben Yoko Ono und solche abwegigen Geschichten. Ihr merkt, das sind Sachen, die selbst dem kleinen korrupten DJ dieser Sendung Jahre später noch in Erinnerung sind, weil es schon abseitig ist, sowas in einem Buch über John Lennon zu schreiben. Aber wer von euch es zufällig gelesen haben sollte, wird bestätigen, es steht da auf irgendeiner Seite. Wobei ich die genaue Seitenzahl, das seht mir bitte nach, die habe ich nun freilich wirklich nicht mehr im Kopf. Malakai, dieses wunderbare Duo aus Bristol, habe ich noch gespielt. Beyond Ugly ist ein lärmendes, mal bluesiges, mal in schmutzigen Trip-Hop hineingedehntes Werk mit mächtigen Drums. Der Track, den ich spielte, war relativ kurz. Was habe ich noch gespielt? Eine wunderbare Finnin, Islaya. Das war dieser Track mit etwas verdrehten Elektro-Arrangements und sehr geschickt und antirhythmisch eingeflochtenen Gesangspassagen. Islaya ist eine finnische Produzentin, die auf dem Berliner Label Monika gelandet ist, das ja eine Vorliebe dafür hat, sehr eigene, unique geratene Frauen für dieses Label zu signen. Sue mit Doppel-U, so heißt das Album von Islaya, aus dem ich einen Titel gespielt habe. So, wenn ich das alles hier richtig sehe, dann ist das soweit erledigt. Bingo! Hier gleich die Infos, dann geht's hier weiter mit dieser kleinen Sendung. Ich mag diese unheimlich spicy geschärften Hyatt Sound, so muss es richtig heißen, innerhalb von Hausproduktionen etwa des Roscar Kicks and Snares Labels aus Großbritannien. Alex Parkin hören wir hier mit einem Track aus seiner Nasty Thing EP. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch dabei seid. 4. Das ist soweit völlig korrekt. Ich möchte weitermachen mit der Amerikanerin Joan as Police Woman. Es gibt ein neues Album von ihr, vor wenigen Tagen herausgekommen, The Classic. Und zusätzlich zum Titel Holy City einen wirklich brauchbaren Remix, mit dem ich hier mal anfange. Der ist weit über 10 Minuten, glaube ich, lang. Ich habe den ein ganz klein bisschen gekürzt, aber unmerklich. Er kommt von Greg Wilson und Derek Kay. Lord, let all but I may have made this my mark. Wir hören hier Musik aus dem insgesamt zweiten Album von Marcus Lemkin, besser bekannt als Shit Robot. Seinen Funky Disco Sound hat er zum wiederholten Mal auf dem New Yorker DFA Label platziert. We Got a Love, so heißt dieses Album, das von vorne bis hinten, sprich über 9 Tracks, absolut Dancefloor tauglich ist, wirklich gute Stimmen hat, unter anderem die von Nancy Wang. In Summe für meine Begriffe aber so ein ganz klein bisschen berechenbar schon wirkt und auch klingt. Im Unterschied zur Frau, die ich jetzt spielen möchte, Meryl Garbus, besser bekannt als Tune Yards, bei ihr geht's zu wie auf dem Schachbrett. Läufer schießen quer und wen's nicht trifft, den stampfen Türme in den Boden. whitey, whitey. She look good, but I know she's bad. I draw her down like a black cab. Too many shots to the Grey Goose. How can my body take this abuse? I don't run, but I run the city. It's another banger from your boy Sticky. London girls got my over we. Yeah. London girls got my over we. Over me. London girls got my over we. Yeah. My over we. Yeah. My over we. Yeah. London girls got my over we. Over me. London girls got my over we. Over me. London girls got my over we. Yeah. My over we. Yeah. And it's me like. Live 4, das australische Duo Movement. Davor gehört, etwas überraschend, für mich zumindest, Ten Snake. Ein, zwei Sätze mehr dazu gleich noch. alone, and you're waiting for someone to hold you. And you're hoping for a deal, and you tell me how it feels, 'cause that's what most do. But you know you'll be alright, 'cause your daddy's doing fine. Who can blame you? Seems like I've been wasting time. I can't find no evidence of what is mine. And you believe in disco bars, and you believe in fancy cars, and you believe in superstars, and you believe in disco bars, and you believe in fancy cars, and you believe in superstars. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4. Ich habe gerade einen Titel des britischen Dubstep-Produzenten Distance gespielt. Wie schön, dass man im Jahr 2014 das einfach mal so ohne jeden Umweg sagen kann, ja, er produziert immer noch Dubstep. Er, der schon in den frühen Tagen dieses Genres mit dabei war und dessen Tracks immer genau das waren, was sie auch hier und heute noch verkörpern, vor allen Dingen dies Schwarz. Nacht, also in einem Zustand oder für einen Zustand produziert, bei dem man nicht erkennen kann, ob die Dinge sich im Wachstum befinden, Eigenschaften, die man im Frühling ja gemeinhin zuteilt, oder aber ob bereits alles im Verfall begriffen ist. Letzteres natürlich spielt bei Distance eine ungleich größere Rolle, gerade wenn ich auch an seine früheren Tracks denke. Dieser hier ist so mächtig, so Soundtrack-artig geraten. Es ist schon echt höhere Kunst. Outer Limits ist die aktuelle EP von Distance, aus der ich diesen Titel hier gespielt habe, Broken Dot. Wir versuchen, mich kurz zu fassen. Davor ein Album, das in der letzten Woche auch schon zum Zuge kam, von dem britischen Duo ATOS, jeweils durch Slash-Striche getrennt, diese Buchstabenfolge, auf dem Maler-Label Deep Medi erschienen, markieren die beiden gewissermaßen das andere Ende der brennenden Kerze. Das ist tiefer Emo-Dubstep, sehr soulig, sehr auf Wärme und Deepness ausgelegt. Ein wunderschönes Album. Davor habe ich bassgeprägte oder bassinspirierte Musik gespielt, körperlose R&B-Tracks mit großen Synthesizern, mit kleinen Beats, wenn man so will. Ein Titel kam von dem hochgehandelten australischen Duo Movement, das Like Lust heißt der Titel, den ich gespielt habe. Dann kam ein Track, der hatte so leichte Garage Beats und so flüsternde Anfangs-Vocals von einem ganz interessanten Mann namens Chris Garneau, der jetzt auf dem Hamburger Clouds Hill Label sein Album Winter Games veröffentlicht. Ich habe das bereits gehört und finde, das sind großartige Songs, so ein bisschen so ganz leicht in sentimental mollige gedreht, könnte man sagen, wobei der Remix hier von La Boom Fatal kommt, des Titels, den ich gespielt habe, Our Man, und der erinnert mich oder echot so ein bisschen in Richtung Burial. Großartiger Track. Muss schauen, was habe ich denn noch gespielt? Schon weiter zurückliegend, auch hier der Name sei einfach erwähnt. Eine sehr lebhafte Nummer kam aus England mit sehr staccatohaften Beats von Pochi Figures zusammen mit dem britischen Rapper Sticky, der Titel Mad. Und Tensnake hatte ich aber auch erwähnt. Das ist Marco Niemerski, der jetzt sein neues Album Glow veröffentlicht mit sehr schön gezirkelten kleinen Disco-Pieces. Und dieses Album Glow nimmt einen für mich sehr überraschenden Auftakt, nämlich den, den ich dann auch gespielt habe. Sehr downbeatig, sehr wolkig hinsichtlich der Sounds geraten. Etwas schmucklos nennt er diesen Titel First Song, eben weil er ganz am Anfang des Albums angesiedelt ist. Finde ihn ganz großartig so und bedauere etwas. Er hätte doch zum Beispiel ganz hinten beim Last Song ähnlich verfahren können, wollte er aber nicht, hat er nicht gemacht. Ich spiele weiter Musik, möchte aber zuvor auf ein Festival ganz kurz zu sprechen kommen, das ich bereits im Laufe der Sendung erwähnt habe, die Micro Pop Week in Düsseldorf. Die startet heute am Montag und geht bis insgesamt Samstag, 5. April, durch diverse Düsseldorfer Underground Clubs. Micro Pop Week, wenn ihr diese Seite mal anvisiert im Netz, werdet ihr alles Erforderliche zu den Bands finden, die Underground sind, genauso wie es die Clubs auch sind, die mit leicht schummerigem Ambiente in irgendwelchen Hinterhöfen, zum Beispiel im Flingerner Hinterhof, befindet sich Frantic World, einer der Clubs, die bespielt werden. Ich möchte das hier nicht ausarten lassen mit Informationen, die entsprechende Netzseite wird euch weiterführen. Auf jeden Fall am Donnerstag, den 3. April, gibt es ein aus meiner Sicht sehr vielversprechendes Dreifachkonzert mit den Gruppen Television, Lader und Twisk im Düsseldorfer Underground Club Flingerner Hinterhof gelegen. namens Frantic World. Die ganze Geschichte mit den drei Bands startet um 20 Uhr und dieses Hamburger Duo Twisk, das hat es mir mit seinem Lo-Fi produzierten, so leicht funky Post-Funk infizierten Album total angetan. Das heißt Two. Ich habe in dieser Woche mit einem der beiden Protagonisten hin und her gemailt, Lennart. Ich war so begeistert, wollte einfach mal ein bisschen mehr wissen und bin auf diese Art und Weise auch zum Auftritt dieser Gruppe nach Düsseldorf geleitet worden. Twisk hören wir hier aus ihrem Album Two. Pretty close. sag's nochmal, das Hamburger Duo Twisk in dieser Woche auf der Micropop Week in Düsseldorf. Frantic World heißt der Club, am Donnerstag, 3. April, 20 Uhr. Ich habe nicht alle bis ins letzte Detail gehenden Informationen zum Festival für diese gerade genannte Veranstaltung, aber wurde mir gesagt, der Eintritt sei frei. Im Übrigen kommen sehr viele Labelmacher von kleinsten Indie-Labels. Wer das hier gerade zufällig hört und für sich so das Gefühl hat, er könnte in seinem ganzen Vernetzungsbereich vielleicht da noch ein bisschen was machen und in diese Richtung tendiert, strebt, der wird da vermutlich auf eine ganze Reihe netter, interessanter Leute treffen können. So, langsam mal mellow hier heute rausschleichen. Das Münchner Label Jazz and Milk veröffentlicht jetzt mit verschiedenen Artists, die sich rund um das Label gruppieren, gewissermaßen eine sehr schöne Compilation, die heißt Footprints, ist wie gesagt mit unterschiedlichen Tracks bestückt, die aber so etwas wie eine Gemeinsamkeit haben. Sie sind alle mal mehr, mal weniger Jazz infiziert, so wie es der Name des Labels ja auch suggeriert. Jazz and Milk Recordings präsentiert Footprints. Ich möchte mich an dieser Stelle in aller Kürze bei dir, bei euch bedanken für deine eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine schöne, angenehme, friedliche, gesunde Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Die Tür schließen wird gleich das britische Paar Heterotic. Dahinter stecken Mike Paradinas, gleichzeitig Kopf des Planet Moo Labels, und seine Frau Lara Ricks Martin. Die beiden nennen sich Heterotic. Weird Drift, ihr neues Album, ist entsprechend auf dem Planet Moo Records Label erschienen. Das soll alles sein an Informationen für heute Nacht. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.